Der Zentralvorstand der Sozialdemokratischen Partei Koreas richtete am 31. März an die Parteien, Organisationen und Persönlichkeiten aller Kreise Südkoreas einen Aufruf im Zusammenhang damit, dass auf der koreanischen Halbinsel infolge der tollkühnen Atomkriegsübungen der USA und Südkoreas eine gespannte Lage entsteht, wo jederzeit ein Atomkrieg ausbrechen kann. Die amerikanisch-südkoreanischen gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas Kirisolf-Nadler und Einsatz von einigen 100.000 Mann starken Aggressionstruppenkontingenten, so hieß es im Aufruf, sind bereits in die Etappe einer praktischen Kriegsführung eingetreten. Dementsprechend dringen allerlei strategische Vermögen der USA, darunter Flotten der atomgetriebenen Flugzeugträger, Atom-U-Boote und strategische Atombomber in den Luftraum, auf das Land und in die Meeresgewässer Südkoreas ununterbrochen ein. Dazu noch sind die berüchtigten Spezialtruppen eingesetzt, deren Mission die Kopfjagdoperation zur Ausschaltung des Führungsgremiums und die Präventivangriffe auf die wichtigen strategischen Objekte Nordkoreas ist. Das hebt die Gefährlichkeit und Skrupellosigkeit dieser Kriegsübungen hervor. Die gesamte koreanische Nation soll sich erheben, um die Atomkriegsübungen der USA und Südkoreas entschieden zum Scheitern zu bringen. Alle Parteien und Kreise Südkoreas sollen das wahre Wesen der USA als Urheber der Aggression und Zerstörer des Friedens richtig einsehen und gegen die USA den Krieg und für den Frieden kämpfen. Sie sollen die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAAT, durch die Südkorea in ein Kriegsfeld der äußeren Kräfte verwandelt wird, mit entschiedenem, todesmutigen Widerstand vereiteln. Alle Kreise und Schichten Südkoreas sollen die katastrophale Folge aus der Stationierung von SAAT deutlich erkennen und einen mutigen Massenkampf für die Zurückweisung des Kriegsgespinstes SAAT entfalten. Es gilt, die kriecherischen landesverräterischen Kräfte Südkoreas, die den fremden Mächten folgend wie verrückt die innerkoreanische Konfrontation und Kriegsprovokation befürworten, bei jedem Schritt zu unterdrücken. Alle Kreise und Schichten Südkoreas sollen die Kerzen der Gerechtigkeit, mit denen in den Händen sie die unerhörte proamerikanische und landesverräterische Präsidentin Park Geun-hye entschieden des Amtes enthoben haben, noch höher halten und energisch für die völlige Beseitigung der Befürworter der nationalen Auseinandersetzung und der Kriegsfanatiker kämpfen. Die Parteien, Organisationen und Persönlichkeiten des Nordens und Südens sollen miteinander unterstützen, sich solidarisieren und gemeinsame Aktionen und Kämpfe tapfer durchführen. Die Politiker und Parteiangehörigen sollen sich von der Abneigung und Feindseligkeit gegen die gleichen Landsleute befreien und im Kampf gegen Krieg und für Frieden an der Spitze stehen. Die Sozialdemokratische Partei Koreas ist fest überzeugt davon, dass die Parteien, Organisationen und alle Bevölkerungskreise Südkoreas, die die Gerechtigkeit und den Frieden lieben, auf ihren patriotisch gesinnten Appell positiv eingehen und sich zum heiligen Kampf gegen Krieg, für Frieden und selbstständige Wiedervereinigung erheben werden.